Erde wieder zur Tat, meine Himmel wieder brennt. Kaufmann in der Straße, jeder und von dem brennt. Anbrennt! Lügen auf Mut verzeihen, eine Stadt statt Beton. Siehst du, wie die Mauern fallen, hier ist schon Babylon. Voll Aschen, Zeit und Wende. Vor dem Anfang kommt das Ende. Angst und Schatten, letzte Schlacht. Vor dem Morgen kommt die Nacht. Anwalt! Wenn die Erde wieder zittert und wenn der Himmel wieder brennt, Kaufmann in den Straßen, jeder und von dem brennt. Anwalt! Lügen macht gut versagen. Reise stand stark mit Tor. Siehst du, wie die Mauern fallen. Hier ist schon Babylon. Anwalt! Vor Jaschen, Zandenwende. Vor dem Anfang kommt das Ende. Angst und Schatten, letzte Schlacht. Vor dem Morgen kommt die Nacht. Schreib es an die grauen Wände, scheiß durch die ganze Welt. Morgen soll es wieder wissen, alles zu retten. Anwalt! Wenn die Erde wieder zittert, wenn der Himmel wieder brennt, kauft man in den Straßen, jeder auf sein Leben rennt. Anbrennt! Lügen, Masken und Fassaden, ein Stand statt Beton. Siehst du, wie die Mauern fallen, hier ist schon Babylon. Anbrennt! Vor der ersten Zeitenwende, vor dem Anfang kommt das Ende. Angst und Schatten, letzte Schlacht.